das Gott den Vätern alter Zeiten geredet und verheißen hat, erfüllt er auch im Werk und in der Tat. Was Gott dem Abraham, als er zu ihm in seine Hütten kam, versprochen und geschworen ist, da die Zeit erfüllet war, geschieht.